Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Tod im Schnee. Erster Teil. Auf einer Parkbank entdeckte ich einen Mann, der sich mit weit geöffnetem Hemd sonnte. In einem Straßencafé plauderten Schönheiten über belanglose Dinge und eine dicke Katze wälzte sich wohlig auf dem warmen Asphalt. Der Frühling schien sich in der Adresse geirrt zu haben, genauso wie meine neue Klientin, die mich in den Schnee bestellte. Um die Mittagszeit traf ich in dem Skigebiet oberhalb von Grünville ein. Meine Klientin sonnte sich neben der Piste und verwegene Menschen in grellbunten Anzügen rasten den Hang hinunter. Ist es nicht herrlich? Dieser Schnee vertreibt alle trüben Gedanken. Ein Wochenende auf Skiern oder dem Snowboard ist besser als eine Packung Beruhigungstabletten, sage ich immer. Mir persönlich ist hier oben alles ein bisschen zu hell. Ich habe gelesen, dass ungeübte Menschen schneeblind werden können angesichts der weißen Pracht. So viel Schnee hat es auch wieder nicht. Ohne Schneekanonen würde die Landschaft ziemlich grün aussehen. Für Schneekanonen bin ich nicht zuständig. Was für ein Kaliber tragen Sie denn mit sich herum? Das ist mein Berufsgeheimnis. Sie sagten am Telefon etwas von einer verschwundenen Freundin. So ist es. Ich habe sie dazu überredet, mit mir hierher zu kommen und jetzt ist sie weg. Nicht mal mehr Anrufe auf dem Handy nimmt sie entgegen. Vielleicht wurde sie verschüttet. Ich habe in den Nachrichten nichts von einer Lawine gehört. Schauen Sie, da hat es wieder einen in den Schnee gelegt. Wenn die Schneedecke so dünn ist, tut das besonders weh. Aber geschieht ihm recht. Diese Idioten kennen ihre eigenen Grenzen nicht. Und ihre Freundin kennt ihre Grenzen. Ich mache mir Sorgen. Nicht, dass ich glaube, ihr sei etwas zugestoßen. Aber sie war gestern mit einem jungen Typen zusammen, der mir nicht ganz geheuer ist. Meine Freundin ist erst 20 und in Sachen Männer ziemlich unerfahren. Das heißt, ich soll den beiden nachschnüffeln. Für Mord und Totschlag verlange ich weniger. In Betten herumzuschnüffeln wird teurer. Ich glaube nicht, dass es so weit gekommen ist. Auf den Pisten treiben sich zwar auch Unholde herum, aber noch viel mehr Hochstapler. Und wo vermuten Sie die beiden? Sie müssen noch hier sein. Meine Freundin hat nicht gepackt. Ich bitte Sie, ihr diskret zur Seite zu stehen und den jungen Mann wegzuscheuchen. Wenn es sein muss, darf auch ein wenig Blut fließen. So etwas verrechne ich extra. Ein Tausender sollte vorerst genügen, oder? Schauen Sie sich zuerst in der Bar um, im Hotel Sonnendach. Da sitzt eine Frau, von der ich glaube, dass sie mit dem Typen unter einer Decke steckt. Sie folgte ihm überall hin, tat aber so, als wäre sie ganz zufällig in seiner Nähe. Sie überreichte mir einen Umschlag, in dem neben dem Geld zwei Fotos steckten, die eine fröhlich lächelnde Frau zeigten, die einiges jünger aussah als die 20 Jahre, die sie bereits gelebt hatte. Frau Denikon, so hieß meine neue Klientin, hatte es plötzlich eilig und hielt Ausschau nach einem Bügel, mit dem sie sich nach oben befördern lassen konnte. Ich ging weiter nach unten, stapfte zuerst durch den Schnee und danach durch feuchtes Erdreich, suchte und fand schließlich eine Bar. Um diese Zeit ist es hier richtig gemütlich. Sie sehen nicht aus, als würden Sie sich gerne auf Skipisten vergnügen. Unter uns gesagt bin ich auch eher für den Après-Ski geboren. Aber die Arbeit lässt einem nicht viel Zeit dazu. Sie arbeiten hier? Sind Sie etwa Bartesterin? Wenn ja, für welche Zeitschrift testen Sie? Und wo kann ich mich als Tester bewerben? Ich kann spielen 40 Whisky-Sorten voneinander unterscheiden. Das ist bemerkenswert. Das könnte ich nie. Ist ganz einfach. Sie müssen nur auf das Etikett schauen. Ich bin eher für Longdrinks geboren. Und weshalb nippen Sie dann an einem trüben Wässerchen? Na, weil ich arbeite und da will ich nüchtern bleiben. Ich bin nämlich Privatdetektivin. Auch das noch? Ich weiß, wir haben nicht den besten Ruf. Das liegt aber an meinen männlichen Kollegen. Die sind alle ein wenig beschränkt. Wenn es zum Polizisten nicht reicht, wird man eben Detektiv. Was Sie nicht sagen. Was für ein Auftrag führt Sie hier an diese trostlose Bar? Das muss natürlich unter uns bleiben. Ist mir lieber als über uns. Ich beschatte einen Unternehmerssohn. Ja, leider habe ich ihn hier in der Bar aus den Augen verloren. So groß scheint mir die Bar nicht zu sein. Ich musste mal und als ich zurückkam, war er weg. Und weshalb folgen Sie ihm nicht? Er hatte sein Snowboard dabei. Ich fahre nicht Ski. Es wäre sinnlos, ihm auf der Piste zu folgen. Und Sie? Sie fahren auch nicht Ski, oder? Vielleicht sind Sie auch Detektiv. Nein. Ich bin von der Vogelwarte Sembach und studiere hier das Balzverhalten der Schneemöwen. Schneemöwen? Habe ich hier noch nie gesehen. Die sind in ihrem Balzverhalten noch diskreter als Unternehmersöhne. So muss es wohl sein. Jetzt bestelle ich mir aber trotzdem einen Gin. Und Sie? Möchten Sie auch etwas? Ich wollte, doch ich durfte nicht. Die Detektivin war mir nicht ganz geheuer und meine Klientin erwartete Resultate. Deshalb verließ ich ein wenig wehmütig die Bar und marschierte wieder auf Schneehöhe. Ich traf auf den Pistenchef, der bemüht war, mit einer Schneekanone der widerspenstigen Natur etwas nachzuhelfen. Es ist deprimierend. Als ich hier anfing, gab es jeden Winter Schnee bis ins Dorf. Vom Dezember bis Februar mindestens. Ja, und jetzt muss man froh sein, wenn wenigstens die oberen Pistenbereiche eine dünne Schneedecke haben. Wer auch immer an diesem Klima schuld ist, es kann kein Schweizer sein. Petrus ist vermutlich an einer Überdosis CO2 gestorben. Und Frau Holle hat sich einen neuen Job gesucht. Sie sagen es. Die Einheimischen beten zwar täglich, aber selbst das hilft nichts mehr. Der Glaube mag Berge versetzen, aber er vermag sie nicht mehr weiß zu machen. Dank ihrer Kanone hat es dennoch viele Leute auf der Piste. Ja, aber es ist nicht mehr wie früher. Jetzt kommen fast nur noch diese Roadies an den Wochenenden. Die betrinken sich und laufen dann um die Wette. Wahrscheinlich werden auch Drogen genommen. Ja. Anders kann ich mir nicht erklären, weshalb diese jungen Leute so rücksichtslos sind. Mir ist ein betrunkenes Liebespaar aufgefallen. Die haben geknutscht und sind ausfällig geworden, als ich ihnen sagte, dass sie die sichere Piste nicht verlassen sollten. Ja, jetzt liegt die Frau da drüben im Schnee. Schon seit einer Stunde besoffen, wie sie ist. Ich lasse sie liegen. Soll sie doch selber schauen, wer sie wieder auftaut. Ich zeigte dem Mann eines der Fotos, welche die junge Freundin meiner Klientin zeigten. Der Mann holte eine Lesebrille hervor und schaute sich das Bild an. Er nickte und sagte, dass das die besoffene Frau sei, die im Schnee liege. Ich steckte ihm 50 Franken zu, damit er mich zu der fraglichen Stelle führte. Also, normalerweise bin ich nicht so, aber diese jungen Leute können einem ganz schön auf die Nerven gehen. Und wenn die Frau in der Zwischenzeit erfroren ist? Wow, so schnell erfriert man nicht. Etwas unterkühlt wird sie sein. Aber unterkühlte Frauen haben auch etwas für sich. Bitten Sie nicht. So, da vorne, da liegt sie. Verständigen Sie schon mal die Rettungsflugwacht. Ja, das ist nicht nötig. Ein Schlitten genügt und eine Ausnüchterungszelle. Ich glaube nicht, dass die Frau betrunken ist. Oh, Jemine, ist das Blut? Ja, sieht aus wie eine Blutspur, die bis zu der Frau führt. Ja, das ist mir vorhin also nicht aufgefallen. Vermutlich lebte sie noch ein paar Minuten. Ja, aber das konnte ich doch wirklich nicht ahnen. Also ich bleibe jetzt hier stehen. Mir wird gleich schlecht. Gehen Sie zu der Frau, ich verständige die Sanität. Die Frau, nach der ich suchen sollte, lag tot im Schnee. Das Blut war aus einer Wunde unterhalb ihrer rechten Brust geflossen. Das Loch in ihrem Anzug und die versenkten Stofffasern deuteten darauf hin, dass die Frau aus unmittelbarer Nähe erschossen worden war. Obwohl noch immer nicht sehr viel Schnee lag, fuhren mehrere Schneemobile durch die Gegend. Eines hielt unmittelbar vor mir. Ich machte mich darauf gefasst, den Kommandanten der Polizei Grünwil kennenzulernen. Stattdessen begrüßte mich ein vertrautes Gesicht. Na, Maloney, sind Sie auf der Suche nach dem Yeti? Oder denken Sie in freier Natur darüber nach, wie man im Schweizer Fernsehen bei einem Spiel absahnen kann? Ich persönlich finde es eine Frechheit, dass man mit dem Beantworten von dummen Fragen so viel Geld verdienen kann, während man bei Kreuzworträtseln immer nur bescheidene Preise gewinnt. Ich habe einen Skipass gewonnen, dazu zwei Snowboard-Lektionen. Ich hoffe allerdings sehr, dass nicht Sie mein Instruktor sind, Maloney. Und ich dachte schon, man hätte sie zum Dorfpolizisten degradiert. Für den Mord an der jungen Frau sollte doch die Polizei von Grünwil zuständig sein. Die liegen alle mit Fieber im Bett. Deshalb habe ich hier das Kommando übernommen. Ist das Ihre Klientin, Maloney? Oder haben Sie die Dame bei einer Tombola gewonnen? Ich bin entsetzt über diese Geschmacklosigkeit. Meine einzige wahre Freundin ist tot. Ich konnte ihr alles anvertrauen. Wenn ich jetzt auch noch sterbe, bleibt nichts von mir übrig. Niemand weiß mehr, was wirklich in mir vorgeht. Vorläufig sind Sie noch am Leben. Frau Dennikon hat mich beauftragt, nach Ihrer Freundin zu suchen. Das habe ich auch getan. Jetzt könnten Sie nach dem Mörder suchen. Dann kann ich endlich wieder zurück in die Stadt, um mich aufzuwärmen. Ich weiß, wer es getan hat. Das war dieser Unternehmersohn. Von wegen. Wahrscheinlich ein Schwindler, ein Dieb, ein Vergewaltiger. Soweit wir dies jetzt schon beurteilen können, wurde die Tote nicht vergewaltigt. Allerdings hatte sie eine Menge Alkohol im Blut. Was schauen Sie mich an? Mein Blut ist rein. Ich erwarte, dass Sie mit der Polizei zusammenarbeiten. Vier Augen sehen mehr als zwei. Das mag schon stimmen, aber zu den vier Augen gehört nur ein brauchbares Gehirn. Das erschwert das Sehen ungemein. Ich habe auf dem polizeieigenen Computer letzte Woche einen Intelligenztest mit Bravour bestanden. Das Programm wurde zwar für Kinder im Vorschulalter entwickelt, aber die sind heute auch schon viel weiter als noch vor 20 Jahren. Wenn Sie so weitermachen, ist der Täter über alle Berge. Und wir frieren hier fest. Sie drehte sich um und stampfte weg. Der Polizist zeigte mir stolz den Skipass, den er gewonnen hatte, sowie seine wuchtigen Schneeschuhe. Ich lächelte und ging zurück zum Hotel. In der Bar traf ich, wie erwartet, auf meine seltsame Berufskollegin. Ein Mord? Das ist ja geradezu unheimlich, finden Sie nicht? Ich meine, in der Stadt ist man sich so etwas gewohnt, aber hier draußen? Sie wurde erschossen. Sie als Privatdetektivin müsste so etwas doch anspornen. Tut es auch. Ich habe den Unternehmerssohn wiedergefunden. Er hat sich an eine ältere Frau herangemacht. Ja, harmlos, vermutlich ist nur auf ihr Geld aus. Wer ist eigentlich Ihr Auftraggeber? Über so etwas rede ich normalerweise nicht. Aber weil Sie es sind, will ich eine Ausnahme machen. Ich bin sozusagen in eigener Mission unterwegs. Meine Schwester hat sich unsterblich in diesen jungen Kerl verliebt. Ich möchte Beweise dafür sammeln, dass der Mann nichts taugt. Das bin ich meiner Schwester schuldig. Und wie heißt der Kerl? Ein Mann, der sich als Unternehmerssohn vorstellte, wurde nämlich auch zusammen mit der Toten gesehen. Tatsächlich. Och, das muss nichts heißen. Söhne hatte seine ganze Menge auf den Skipisten. Viele dieser gut aussehenden Männer sind von Beruf Sohn und viele der jungen Frauen möchten gerne Hausfrau werden. Also ich finde das abstoßend. Da, sehen Sie die Frau da drüben? Alles an ihr glänzt. Hat sich vermutlich bereits mehrmals liften lassen. Mein Unternehmerssohn macht ihr schöne Augen. Boah, diese Ohrringe. Weshalb müssen reiche Frauen immer so geschmacklos sein? Sie wandte sich angewidert ab. Ich nutzte die Gelegenheit, mir einen Whisky zu genehmigen. Die reiche Dame behielt ich im Auge. Sie bestellte sich einen Cognac. Ich setzte mich lächelnd zu ihr. Falls Sie mich zum Tanz auffordern möchten, mache ich Sie darauf aufmerksam, dass ich nicht tanze und auch keine Musik spielt. Ich wollte mich bloß ein wenig unterhalten. Tun Sie das, aber lassen Sie mich in Ruhe. Sie sind nicht das, was ich mir unter einer angenehmen Konversation vorstelle. Ich habe gehört, dass Sie mir auf junges Fleisch stehen. Es ist mir ausgesprochen egal, was über mich geredet wird. Der junge Mann ist nur auf Ihr Geld aus. Ich nicht. Und worauf sind Sie aus? Körperliche Versuchungen verbiete ich mir. Sie haben mich auch in jüngeren Jahren nicht glücklich gemacht. Und weshalb lassen Sie sich von einem jungen Mann den Hof machen? Meine Freundinnen werden vor Neid erblassen. Marco ist wunderschön. Und wo ist dieser Marco jetzt? Ich würde mich gerne mit ihm unterhalten. Das sei Ihnen unbenommen. Er ist auf dem Eisfeld. Sie können ihn nicht übersehen, schön wie er ist. Auf dem Eisfeld tummelten sich eine ganze Menge schöner Menschen. Der schönste Mann war groß, schlank und dunkelhaarig. Ich versuchte, ihn mit Handzeichen an die Bande zu locken. Doch erst, als ich seinen Vornamen rief, fuhr er auf mich zu. Nein, die Polizei hat mich nicht vernommen. Weshalb sollte sie? Weil die junge Frau, mit der Sie heute Mittag zusammen waren, ermordet worden ist. Ermordet? Das kann ich nicht glauben. Wer hat das getan? Wer, wenn nicht Sie, müsste die Frage lauten. Ich? Die Frau war noch ein Kind. Ein Teenager. Auch wenn sie sagte, dass sie 20 ist. Die machte mir Augen, wie eine 14-Jährige. Ich wollte nichts von ihr, sie aber wollte alles von mir. Gut, Ich habe ein wenig mit ihr geknutscht, aber dann war Schluss. Ich habe sie stehen lassen. Weil bereits eine ältere, vermögende Frau auf sie wartete. Da war die Junge im Wege. Das ist doch Unsinn. Ich mache das nur, weil ich glaube, dass mein Vater mich überwachen lässt. Ich möchte ein eigenes Geschäft aufbauen, aber mein Vater gibt mir kein Geld. Er soll ruhig erfahren, dass ich sehr weit gehe, um zu Geld zu kommen. Soweit, dass Blutspuren im Schnee zurückbleiben. Mord habe ich nicht nötig. Wer so gut aussieht wie ich, dem öffnen sich früher oder später alle Türen. Auch die mit dem großen Sicherheitsschloss. Was soll diese Bemerkung? Worauf wollen Sie hinaus? Ich zeigte auf den Mann in den riesigen Schneeschuhen, der durch den Schnee wartete wie ein kleiner Elefant. Er wurde ab und zu gestützt vom Pistenchef, der mich verlegen angrinste, als wir uns gegenüberstanden. Naja, das ist der Mann. Zweifellos. Gratuliere, Sie haben mich wiedererkannt. Dafür halten Sie den Grünwieler Skipass in rosa. Sie reden, wenn Sie dazu aufgefordert werden, Maloney. Dieser junge Mann war also mit der Toten zusammen, als sie noch lebte. Ja, da bin ich mir sicher. Er hat mit ihr geschmust und er hat mich, einen Spanner genannt. Ich bestreite mich, der Frau geschmust zu haben. Danach aber ging ich weg. Das müssen Sie gesehen haben. Habe nichts gesehen. Und vermutlich auch nichts gehört. So ist es. Der Lärm der Schneekanonen, Sie verstehen. Im Namen der Lauberhornabfahrt, Sie sind verhaftet. Aber ich habe nichts getan. Ich bin ein Herzensbrecher, aber doch nicht im wörtlichen Sinn. In welchem Sinn auch immer. Leider habe ich meine Handschellen nicht dabei. Aber eine Schneekette. Oder möchten Sie mir widerstandslos folgen? Dann darf ich jetzt wieder zu meinen Schneekanonen zurück. Ich verfolgte kopfschüttelnd das Schauspiel der Verhaftung. Der junge Mann versuchte, über das Eisfeld zu entkommen. Der Pistenchef musste den Polizisten mehrmals stützen, da dieser wegzurutschen drohte. Plötzlich löste sich ein Schuss und auf dem Eisfeld erstarrten alle. Jemand hielt sich an meiner Jacke fest und zog mich aufs Eis. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich blieb noch eine Weile liegen. Während sich die Polizei darüber freute, einen Verdächtigen befragen zu dürfen, freute ich mich darüber, ungestört weiter ermitteln zu können. Für meine Klientin schien der Fall ebenfalls erledigt. Sie weigerte sich, mein Honorar aufzubessern. Deshalb war es an der Zeit, eine wohlhabende Dame zu besuchen. Normalerweise empfange ich keine Besucher in meiner Hotelsuite. Aber wenn es um einen Mord geht, mache ich eine Ausnahme. Fassen Sie sich kurz. Ich habe mir den Knöchel verstaucht. Ich benötige Ruhe. Wie viele Zimmer hat diese bescheidene Bleibe hier? Genug, um sich darin schrecklich zu langweilen. Glauben Sie, dass Herr Sturm ein Mörder ist? Marco ist ein harmloser junger Mann. Mir jedenfalls ist er zu harmlos. Sie könnten mich engagieren, damit ich Marco Sturm aus der Untersuchungshaft hole, indem ich den wahren Täter verhafte. Das könnte ich. Aber ehrlich gesagt ist mir Marco ziemlich egal. Es gibt genug junge Männer, die für Geldzuneigung heucheln. Wenn ich sie engagiere, dann nur deshalb, weil ich neugierig bin. Mit 1000 pro Tag sind Sie dabei. Ich habe mir sagen lassen, dass Ihr Tarif normalerweise halb so hoch ist. Ich arbeite normalerweise auch halb so hoch oben. Hier in der Höhenluft verlange ich eine Gefahrenzulage. Sie haben ja selbst gesehen, was einem im Schnee alles passieren kann. Also gut, 1000. Ich nehme an, dass sich der Fall an einem Tag lösen lässt. Das hängt unter anderem von Ihnen ab. Was hat Ihnen Marco über die Tote erzählt? Sie hat sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Ihm war das peinlich. Er wollte sie loswerden. Sie verstehen schon, wie ich das meine. Aber da war noch etwas. Marco fühlte sich beobachtet. Und ich glaube, er wusste auch von wem. Er erzählte mir von einer anderen Frau, die seit Monaten hinter ihm her ist. Eine Privatdetektivin? Das kann schon sein. Sicherlich eine, die für weniger Honorar weniger Fragen stellt. Ich bitte Sie jetzt zu gehen. Ich erwarte einen stündlichen Zwischenbericht. Sie besitzen doch sicherlich ein Handy. Ich zeigte ihr mein Modell, das sie abschätzig musterte. Es war etwas größer und schwerer als all die bunten Dinger, die man für teures Geld kaufen kann. Dafür war es aber auch robuster. Ein netter Hotelportier verriet mir den Namen meiner Berufskollegin und mein Handy verriet mir ihre Wohnadresse. Ihr Büro war in der Stadt, was ich erleichtert zur Kenntnis nahm. Als ich dort ankam, empfing mich ein gestresster Mann. Ja, Ja, Frau Celio ist meine Büropartnerin. Wir waren ein sehr erfolgreiches Team, doch seit ein paar Monaten kümmert sie sich nicht mehr um unsere gemeinsamen Mandate. Weil sie sich Sorgen um ihre Schwester macht. Ich habe keine Schwester. Ich bin Einzelkind. Deshalb fällt es mir auch schwer, mich festzubinden. Frau Celio macht sich Sorgen um ihre eigene Schwester. Frau Celio hat auch keine Schwester. Sie ist ebenfalls ein Einzelkind. Einzelkindern fällt es schwer, feste Beziehungen einzugehen. Ich habe Frau Celio bereits vor 2 Jahren einen Heiratsantrag gemacht, doch sie lehnte ab. Vor 1 Jahr trug ich ihr an, dass wir uns künftig duzen könnten, doch auch das lehnte sie ab. Leider hat sich Frau Celio unglücklich verliebt. Das klingt interessant, doch nicht etwa in einen jungen Sunnyboy, der gern in teuren Hotels absteigt. Sie kennen ihn? Es ist traurig, mit ansehen zu müssen, wie diese Frau einer Illusion nachrennt. Seit Monaten reißt sie ihm nach. All ihre Ersparnisse und all die Reserven, die wir gemeinsam für unsere Firma erarbeiteten, sind bereits weg. Ja, wo soll das nur enden? Mit meinen neuen Erkenntnissen im Gepäck suchte ich das Polizeipräsidium auf. Dort war man gerade damit beschäftigt, Marco Sturm einem Verhör auszusetzen. Stellen Sie diese Maschine ab. Das ist unerträglich. Mir gefällt es. Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Einer unserer Beamten baut in seiner Freizeit kleine, unnütze Maschinen. Sie machen alle Lärm. Zhang Tingeli hätte seine Freude an diesem Beamten gehabt. Und ich hätte meine Freude an Ihnen, wenn Sie endlich den Mord gestehen würden. Ich habe niemanden ermordet. Vielleicht sollte ich noch eine zweite Maschine installieren. Eine, die wie ein Bohrer beim Zahnarzt klingt. Was meinen Sie, Maloney? Er sagt die Wahrheit. Er ist nicht der Mörder, er ist bloß das Motiv. Wieso glaubt mir niemand? Die Frauen laufen mir nach. Die wollen alle immer nur das eine. Ich möchte gute Gespräche führen. Da sind Sie hier am falschen Ort. Ich schlage vor, wir klären die Polizei ein wenig auf. Frau Celio, zu meinem Bedauern eine Berufskollegin von mir, ist seit Monaten hinter Herrn Sturm her. Vermutlich hat sie beobachtet, wie Sie die junge Frau geküsst haben. Frau Celio? Ist das die Verrückte, die überall in meiner Nähe auftaucht? Sie hat mich noch nie angesprochen. Hat sie etwas mit dem Mord zu tun? Jetzt reicht es aber! Ich empfinde es als eine Unverschämtheit, mir kurz vor Feierabend eine neue Verdächtige zu präsentieren. Hätte das nicht Zeit gehabt bis morgen früh, Maloney! Er ließ Sturm abführen und wartete andächtig vor der großen Wanduhr, deren Zeiger langsam nach oben marschierte. Als der Zeiger die Climax erreichte, schwärmten wie auf Knopfdruck Dutzende von Menschen aus ihren Büros. Der Polizist klaubte mürrisch ein paar Münzen aus seinem Portemonnaie und fütterte damit den Kaffeeautomaten. Die Frage, die uns jetzt beschäftigen muss, Maloney, ist, wo hält sich die verdächtige Person versteckt? Falls sie sich versteckt. Ich persönlich finde ja, dass wir ruhig noch etwas warten könnten. Es ist erwiesen, dass die Verhaftungserfolge am Vormittag größer sind als am Vorabend. Nicht, wenn die Verdächtige in unmittelbarer Nähe des Polizeipräsidiums auf der Lauer liegt. Wieso sollte diese Frau Celio vor dem Polizeipräsidium auf der Lauer liegen? Sie ist dem Mann ihrer Träume überall hingefolgt. Das klingt einleuchtend. Allerdings nicht ganz, Maloney. Weshalb hat sich Frau Celio nicht freiwillig gestellt, um ebenfalls verhaftet zu werden? Weil dann der Mann, den sie liebt, wieder freigekommen wäre. Sie befindet sich also in einem echten Dilemma. Ich vermute, dass sie sich jetzt gerade Gedanken darüber macht, wie sie Marco Sturm aus diesem Gebäude befreien könnte. Dann wird es aber höchste Zeit einzugreifen, Maloney. Ich werde mir nur schnell eine schusssichere Weste überziehen. Sie könnten sich in der Zwischenzeit als Zielscheibe vor das Polizeipräsidium stellen. Ich werde dafür sorgen, dass Ihre Verdienste an Ihrer Beerdigung gewürdigt werden. Ich ging zu einem Fenster und schaute mich um. Genau gegenüber dem Polizeipräsidium befand sich eine kleine Pension. Der Polizist erschien mit einer Weste, die ihm viel zu groß war. Gemeinsam besuchten wir Frau Celio, die in einem der kleinen Zimmer saß und einen bemitleidenswerten Anblick bot. Kommen Sie mir nicht zu nahe, sonst hauche ich Sie an und Sie sterben einer Alkoholvergiftung. Im Namen aller Überstunden kompensierenden Polizisten, Sie sind verhaftet. Ich hoffte doch eigentlich, dass ich schon in Grünwiel oben verhaftet werden würde. Das war Unerträglich war das. Nun, ich hatte es getan, um ihn nicht zu verlieren. Aber ich wusste, dass ich ihn damit endgültig verlor. Ja, vielleicht komme ich so wieder zu mir. Woher kommen Sie zu mir? Sie wollen die Frau doch nicht in den Freitod treiben. Sie sind verhaftet. Eine Einzelzelle ist Ihnen gewiss. Ich werde jetzt meine Frau anrufen und fragen, ob sie die Rösti für mich aufwärmen kann. Auf sie wartet wieder nur eine Flasche, Maloney. Es gibt eben doch eine Gerechtigkeit auf Erden. Die Flasche wartete noch lange, weil mich unterwegs eine ratlose Frau nach dem kürzesten Weg zum Bahnhof fragte. Ich zeigte ihn ihr, doch nachdem wir uns ein wenig unterhalten hatten, wählte sie schließlich den längeren Weg. Und der führte unter meinem Schreibtisch durch. So geht das.